أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله heute machen wir weiter mit der Lesung und Kommentierung von dem Werk Umm al-Farahin. Bis jetzt haben wir die verschiedenen Attribute, die Allah subhanahu wa ta'ala notwendigerweise gebühren, und die Attribute, die Allah subhanahu wa ta'ala unmöglicherweise in seinem, auf seinen Bezug zu negieren sind, und die Eigenschaften und Handlungen, die bei ihm möglich sind. Heute werden wir diese Eigenschaften, was wir erwähnt haben, aus der oder durch die rationalen Argumente beweisen. Nein, als wir diese Attribute behandelt haben, wir haben immer nur die Beweise aus dem Koran, der Sunna gebracht und Konsens. Aber für eine Person, die nicht an Koran und Sunna glaubt, benötigt man andere Beweise, damit sie glauben, damit sie überhaupt diese zwei Quellen als anerkannte Quellen anerkennen. Imam Sanusi sagte: وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُودِ اللَّهِ تَعَالَى فَحْدُثُ الْعَالَمُ لِأَنَّهُ لَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُحْدِثٌ بَلْ حَدَثَ بِنَفْسِهِ لزم أن يكون أحد الأمرين المتساويين مساويا لصاحبه راجحا عليه بلا سبب وهو محارب. Dieser Satz auf Deutsch ist ein bisschen kompliziert, ein Schachtelsatz. Er sagt, der Beweis für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala ist das zeitliche Entstehen der Welt. Denn wenn sie keinen hätte, der ihr Entstehen hervorgerufen hätte, das heißt die Welt, so dass sie durch sich selbst, durch sich selber existierte, würde mit logischer Notwendigkeit der Fall vorliegen, dass eine von zwei gleichen Möglichkeiten, obwohl der andere gleich, sie doch ohne eine hinzukommende Ursache besiegte. Und das ist unmöglich. Das ist ein bisschen, wie gesagt, ein Schachtelsatz. Er sagt, ich wiederhole nochmal den Satz mit ein paar Erklärungen. Der Beweis für die Existenz Allah subhanahu wa ta'ala ist das zeitliche Entstehen der Welt. Die Entstehung der Welt ist ein Beweis für die Existenz Allah. Warum? Denn wenn sie keinen hätte, also wenn die Welt keinen Schöpfer hätte, der ihr Entstehen hervorgerufen hätte, der das Entstehen von der Welt hervorgerufen hätte, so dass sie durch sich selber existierte, würde mit logischer Notwendigkeit der Fall vorliegen, also wenn das nicht der Fall wäre, wenn es Allah subhanahu wa ta'ala sie erschaffen hätte, dann würde mit logischer Notwendigkeit der Fall vorliegen. Was ist dieser Fall? Dass eine von zwei gleichen Möglichkeiten ohne eine hinzukommende Ursache, also eine von den gleichen möglichen Möglichkeiten ohne eine hinzukommende Ursache die andere besiegte. Und das ist unmöglich. Was heißt das? Das heißt, wir haben gesagt, am Anfang bei der Unterteilung der drei rationalen Kategorien, und zwar notwendig, möglich und unmöglich, wir haben gesagt, dass das Mögliche ist, was deren, was dessen Existenz und sein Nicht-Existenz gleich im Verstand vorstellbar sind. Alles, was, was man seine Existenz als auch seine Nicht-Existenz im Verstand vorstellen kann, wird als möglich bezeichnet. Und die Möglichkeit, dass die Welt existiert, ist genauso gleich, dass die Welt nicht existiert. Also 50%, 50% sind zwei mögliche Sachen, was bei der Welt eintreten können. Aber wir sehen, dass diese Welt existiert. Dass diese Welt existiert und es ist unlogisch zu sagen, dass zwei gleichen Möglichkeiten, obwohl der anderen gleich, sie doch ohne eine hinzukommende Ursache besiegte. Also dass eine Möglichkeit die andere Möglichkeit besiegte oder wie sagt man das auch auf Deutsch, also bevorzugt wurde. Bevorzugt wurde oder favorisiert wurde oder vorgezogen wurde. Also es muss ein höhere Macht, ein höheres Wesen, der entschieden hat, dass die Existenz der Welt vorzuziehen ist und nicht seine Nicht-Existenz. ودليل حدوث العالم ملازمته للأعراض الحديثة من حركة أو سكون أو غيرهما وملازم الحادث حادث. Jetzt kommt die Beweisführung für diese erste Annahme, dass die Welt entstanden ist. Der Beweis für das zeitliche Entstehen der Welt ist ihre Verknüpfung mit den zeitlichen Akzidenzen, nämlich Bewegung, Ruhezustand oder Stillstand und dergleichen. Und was mit dem Zeitlichen verknüpft ist, ist selbst zeitlich. Der Beweis für das zeitliche Entstehen der Akzidenzen ist die Wahrnehmung, dass sie von Nicht-Existenz zu Existenz und von Existenz zu Nicht-Existenz übergehen. Was heißt diese Aussage von Imam Sanusi? Er sagt, dass der Beweis, dass die Zeit, dass die Welt entstanden ist, dass die Welt mit der Zeit verknüpft ist, dass die Entstehung der Welt mit der Zeit verknüpft ist, ist die Tatsache, dass die Akzidenzen von dieser Welt erschaffen sind. Also mit der Zeit erschaffen sind, also von der Zeit abhängen. Und wenn die Welt von etwas, was mit der Zeit oder was von der Zeit abhängt, dann ist sie selber ein Geschöpf. ما لازم الحديث لا بد أن يكون حادثا. Also alles was geschaffen, alles was von einem Geschöpf abhängt, ist selber ein Geschöpf. Die Ulama al-Kalam, also die Kalamgelehrten, die haben die Welt in zwei Kategorien unterteilt. Das haben wir, glaube ich, schon mal behandelt. Und zwar, sie haben gesagt, es gibt das unteilbare Teilchen, al-Jawhar al-Fard auf Arabisch, das unteilbare Teilchen und die Eigenschaften von diesem Teilchen. Ein Körper, bei den Ulama al-Karam, ist etwas, was aus zwei Teilchen besteht. Alles, was mehr als zwei Teilchen hat, ist ein Körper. Wir haben gesagt, diese Teilchen, die haben, also die Welt zusammen machen, hängen von den Akzidenzen ab. Die Akzidenzen sind zum Beispiel Bewegung, Stillstand, Größe, Richtung nehmen, ein Maß haben und so, und solche Eigenschaften. Und diese Eigenschaften, die sind notwendigerweise erschaffen. Warum? Weil wir sehen, dass sie manchmal existieren und manchmal nicht existieren. Dass manchmal etwas, was existiert, vergeht. Ein Beispiel wäre, wir haben ein Atom. Und dieses Atom kann entweder, also nach dem Verstand, ist entweder still oder er bewegt sich. Er kann nicht eine dritte Möglichkeit haben. Entweder er ist in Bewegung oder er ist still. Aber wir sehen, dass diese Atome sich bewegen. Sich bewegen. Und diese Bewegung nennt man Akzidenz. Und diese Bewegung dauert nicht ewig, sondern die Bewegung von dieser Zeiteinheit ist nicht dieselbe Bewegung von der nächsten Zeiteinheit. Das heißt, sie kommen und die vergehen, die kommen und gehen. Das ist ein Beweis, dass sie nicht urewig sind, diese Akzidenzen, die Bewegung in diesem Fall. Wenn ein Körper zum Beispiel still ist, also in Stillzustand, und er wurde bewegt, dann weiß man, dass die Eigenschaft Stillstehen auch nicht urewig ist. Die ist auch erschaffen. Also mit der Zeit verknüpft. Und ein Atom oder ein Körper kann nicht weder in Stillstand sein, noch in Bewegung. Und wir haben gesehen, dass die Bewegung als auch das Stillstand sein in dem Verstand keine urewige Zustände sind, keine urewige Eigenschaften sind. Und da die Existenz von diesen Atomen oder Körpern von diesen zwei Eigenschaften abhängt, dann kann nicht eine urewige Sache von erschaffenen Sachen abhängen. Deswegen sagen wir auch, dass diese Atome auch erschaffen sind, auch die Körper erschaffen sind. Das ist die Erklärung von was mit dem Zeitlichen verknüpft ist, ist selbst zeitlich. Dann hat er gesagt, der Beweis für das zeitliche Entstehen der Akzidenzen ist die Wahrnehmung, dass sie von Nicht-Existenz zu Existenz und von Existenz zur Nicht-Existenz übergehen. Dann sagt Imam As-Sanusi: وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ الْقِدَمْ لَهُ تَعَالَى فَلِأَنَّهُ لَوْ يَكُنْ قَدِيمًا لَكَانَ حَادِثًا فَيَفْتَقِرُ إِلَى مُحْدِثٍ فَيَلْزِمُ الدَّوْرَ أَوِ التَّسَلْسُلَ. Jetzt kommt die Beweisführung, dass Allah subhanahu wa ta'ala urewig ist. Wir haben jetzt bewiesen, dass die Welt notwendigerweise erschaffen ist. Dass die Materie nicht ewig sein kann. Jetzt, warum sagen wir, dass Allah subhanahu wa ta'ala urewig ist? Der Beweis für die Notwendigkeit der unanfänglichen Existenz Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass, wenn er nicht unanfänglich existierend wäre, er in der Zeit entstanden wäre und dann einen brauchen würde, der seine Existenz hervorgerufen hätte. So würde notwendig sein, notwendig ein Zyklus Vitiosus. Das ist nicht meine Übersetzung, das ist die Übersetzung von Orientalisten, deswegen ist es ein bisschen komisch. Oder eine unendliche Kette von Ursachen vorliegen. Was heißt das? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala, a'udhu billah, von der Zeit abhängen würde oder erschaffen wäre, dann heißt das, er brauchte einen, der ihn in die Existenz hervorgerufen hätte. Und diese würde auch selber jemand, der ihn, oder eine höhere Instanz, die ihn in die Existenz hervorgerufen hätte, bis zu einer unendlichen Kette von Ursachen. Oder wir haben einen Teufelkreis. Einer hängt von den anderen und dieser andere hängt auch von dem ersten. Und das ist im Verstand unmöglich. Weil ein Subjekt kann nicht gleichzeitig ein Objekt sein und der Objekt ist gleichzeitig ein Subjekt für den ersten Subjekt, der in diesem Fall ein Objekt wäre. Was heißt diese Sache, liebe Geschwister? Wir haben zum Beispiel, wir sehen, dass die Welt existiert. Wir sehen, dass die Welt existiert. Würde man sagen, dass die Welt durch unendliche Kette von Ursachen erschaffen wurde. Das heißt zum Beispiel, das hat dieser erschaffen und dieser hat diesen erschaffen und diesen hat bis in unendlicher Kette in der Vergangenheit, dann ist es unmöglich im Verstand, dass wir die Welt, die wir heute sehen, sehen. Weil du hast zum Beispiel B. B wurde von A erschaffen. Ja? Und A wurde von Z erschaffen. Und Z wurde von T erschaffen. Wenn wir nach hinten gehen, dann haben wir eine Unendlichkeit. Deswegen, logischerweise, wir können eigentlich niemals zu B kommen. Weil für jede Gegenstand braucht man einen Schöpfer und dieser Schöpfer braucht Schöpfer und dieser Schöpfer braucht Schöpfer. Und logischerweise kann es nicht wahr sein, weil wir sehen schon, dass die Welt existiert. Also es hat ein Ende. وأما برهان وجوب البقاء له تعالى فلأنه لو أمكن أن يلحقه العدم لانتفى عنه القدم لكون وجوده حينئذ جائزا لا واجبا والجائز لا يكون وجوده إلا حادثا كيف وقد سبق قريبا وجوب قدمه تعالى وبقائه. Er sagt, der Beweis für die ewig dauernde Existenz Allah subhanahu wa ta'ala ist, dass, wenn es möglich wäre, dass ihm nicht Existenz anhaftete, man ihm nicht unanfängliche Existenz zuerkennen könnte. Denn seine Existenz würde dann nur zur Kategorie des Möglichen, nicht zu der des Notwendigen gehören. Und die Existenz des Möglichen gehört nur zum Zeitlichen. Aber wir haben eben oben die Notwendigkeit seiner, subhanahu wa ta'ala, unanfänglich Existenz festgestellt. Ich denke, das ist schon klar. Weil, wenn jemand sagen würde, Allah subhanahu wa ta'ala könnte vergehen, a'udhu billah, dann heißt das, dass er eigentlich nicht ewig ist. Und wir haben oben gesehen, dass er notwendigerweise ewig sein ist. Also sein soll. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ewig ist. Und ein Ewiger kann nicht also vergehen, dann sonst wäre er nicht ewig. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ مُخَالَفَتِهِ تَعَالِ الْحَوَادِثِ فَلِأَنَّهُ لَوْ مَاثَلَ شَيْئًا مِنْهَا لَكَانَ حَادِثًا مِثْلَهَا. وذلك محال لما عرفت قبل من وجوب قدمه تعالى وبقائه. Und der Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala von den zeitlichen Dingen verschieden ist, ist das, wenn er einigen von ihnen ähnlich wäre, er wie sie zeitlich entstanden sein würde. Aber das ist unmöglich, denn du weißt schon, dass seine subhanahu wa ta'ala unanfängliche Existenz und seine ewige Dauer notwendig sind. Das ist der Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Geschöpfen nicht ähnelt. Dann wäre er wie die Geschöpfe, dann wäre er von derselben Natur der Geschöpfe. Und zu der Natur der Geschöpfe gehört, dass sie zeitlich von der Zeit abhängen. Und würde er von der Zeit abhängen, dann wäre er nicht notwendigerweise ewig und anfangs und endlos sein. Und wir haben oben gesehen, dass es ihm notwendigerweise durch den Verstand zusteht, dass er ewig und ohne Ende ist. Und das ist der Beweis, dass er nicht von der Natur der Geschöpfe wäre. وَأَمَّا بُرْهَانُ وُجُوبِ قِيَامِهِ تَعَالَى بِنَفْسِهِ فَلِأَنَّهُ تَعَالَى لَوْ احْتَاجَ إِلَى مَحَلٍ لَكَانَ صِفَةً وَالصِّفَةُ لَا تَتَّصِفُ بِصِفَاتِ الْمَعَانِ وَلَا الْمَعْنَوِيَةِ وَمَوْلَانَا جَلَّ وَعَزَّ يَجِبُ اتِّصَافُهُ بِهِمَا فَلَيْسَ بِصِفَةٍ ولو احتاج إلى مخصص لكان حادثا كيف وقد قام البرهان على وجوب قدمه تعالى وبقائه. Der Beweis, dass Allah subhanahu wa ta'ala durch sich selbst besteht, ist, dass wenn er subhanahu wa ta'ala einen Ort bedürfte oder ein Wesen bedürfte, dann wäre er ein Attribut. Aber ein Attribut kann weder begriffliche noch ideelle Attribute besitzen. Diese begrifflichen und ideellen Attribute sind zum Beispiel Macht, Wissen und mächtig und wissend sein. Und zu unseren Herren subhanahu wa ta'ala gehören notwendig die beiden Arten von Attributen. Es ist somit kein Attribut. Und wenn er ferner eines bestimmenden Prinzips bedürfte, würde er zeitlich entstanden sein. Aber wir haben eben den Beweis für die Notwendigkeit seiner subhanahu wa ta'ala unanfänglichen Existenz und seine ewig dauernden Existenz festgestellt. Er sagt, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Wesen gebraucht hätte, damit er existiert, also ein extra Wesen, dann wäre er ein Attribut, weil nur Attribute hängen von dem Wesen ab. Und er kann kein Attribut sein. Warum? Weil ein Attribut kann nicht selber begriffliche Attribute haben. Du kannst nicht sagen, dieses Attribut ist mächtig, dieses Attribut ist wollend oder allsehend, allhörend. Und Allah subhanahu wa ta'ala besitzt aber diese Eigenschaften. Das heißt, er ist kein Attribut. Es ist unmöglich, dass er ein Attribut wird. Und er braucht ebenso keine extra Macht, also von außen, oder ein Wesen, den ihn in der Existenz behaltet. Warum? Denn wäre es so, dann wäre er zeitlich. Und wir haben oben gesehen, dass er nicht von der Zeit abhängt. So werden diese zwei Annahmen widerlegt, dass er nicht durch sich selbst existieren würde und dass er ein höheres Wesen bräuchte. Allah Imam Sanusi sagt, und der Beweis für die Notwendigkeit seiner subhanahu wa ta'ala Einheit ist, dass, wenn er nicht ein einziger wäre, die logische Konsequenz davon wäre, dass nichts in der Welt existierte, weil er in dem Falle mit logischer Notwendigkeit ohne Macht sein würde. Die Gelehrten, die haben in diesem Punkt eine lange Beweisführung gebracht. Und zwar, sie haben durch die Logik bewiesen, dass es unmöglich ist, dass zwei Götter existieren könnten. Warum? Weil diese zwei Götter, entweder wir haben jetzt zwei Götter und ein Atom. Wir haben zwei Götter und ein Atom. Dieser Atom ist noch nicht erschaffen. Und diese zwei Götter wollen diesen Atom schaffen. Mit Atom meinen wir diese unteilbare Teilchen, was die Ulama Jauhar und Fard genannt haben. Also, entweder die beiden werden diesen Atom schaffen, und das ist unmöglich nach dem Verstand, weil dieser unteilbare Atom kann nur von einer Macht erschaffen werden. Nicht zwei Mächte holen ihn aus der Nicht-Existenz. Weil dieser ist unteilbar. Dieser unteilbare Teilchen ist in der Nicht-Existenz und er kommt in die Existenz. Nur eine Macht hängt mit ihm. Nicht zwei Mächte. Wenn wir annehmen würden, dass diese zwei Götter, einer will, dass dieser Atom existiert und der andere will, dass dieser Atom nicht existiert. Und dieser Atom existiert. Dann einer von diesen beiden Göttern hat keinen Willen. Also sein Wille wurde nicht gut durchgesetzt und derjenige, der sein Wille nicht durchsetzbar ist, ist kein Gott. Und so hat man die Annahme, dass es in diesem Fall zwei Götter gäbe, nicht widerlegt. Und würden sie beide nicht diese Atom schaffen können, dann sind sie beide keine Götter. Also in diesem Fall, in allen Annahmen, kann dieser Atom nicht existieren. Und bei der einzigen Annahme haben wir gesehen, dass nur ein Gott das schaffen kann. Und das ist, was wir erreichen wollen, dass nur Allah subhanahu wa ta'ala der einzige Gott ist. Das gäbe es andere Gottheit, dann gäbe es überhaupt keine Welt nach den Regeln der Logik. Und wäre es, oder gäbe es nur Chaos in dieser Welt, wie es im Koran steht. وأما برهان وجوب اتصافه تعالى بالقدرة والإرادة والعلم والحياة فلأنه لو انتفى شيء منها لما وجد شيء من الحوادث. Er sagt, der Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala notwendig die Attribute der Allmacht, des Willens, des Wissens und des Lebens besitzt, ist, dass wenn etwas davon nicht existierte, nichts von den zeitlichen Dingen existieren würde. Das ist auch wichtig, liebe Geschwister. Warum? Dann, weil hätte Allah subhanahu wa ta'ala keine Macht gehabt, dann wäre es unmöglich, dass diese Welt existiert. Weil diese Welt existiert durch die Macht von Allah subhanahu wa ta'ala. Und hätte Allah subhanahu wa ta'ala keinen Wille, dann wäre diese Welt ohne seinen Willen erschaffen, das ist auch unmöglich. Und hätte er kein Wissen, dann hätte diese Welt nicht existieren können, weil Allah subhanahu wa ta'ala schafft etwas mit Wissen. Er kann nicht etwas wollen, was er nicht weiß. Das ist unmöglich im Verstand. Und er kann auch nicht etwas können, was er nicht weiß. Und das Leben, diese drei Attribute, also Macht, Wille und Wissen, die sind Attribute nur von einem Lebendigen. Jemand, der gar kein Leben hat, ist nicht mit diesen Attributen zu bezeichnen. Der letzte Punkt in diesem Zusammenhang, وَأَمَّا بُرْهَانُ وَجُوبِ السَّمْعِ لَهُ تَعَالَى وَالْبَصَرُ وَالْكَلَامُ فَالْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالْإِجْمَاعُ. وأيضا لو لم يتصف بها لزم أن يتصف بأضدادها وهي نقائص والنقص عليه تعالى محال. Und der Beweis dafür, dass Allah subhanahu wa ta'ala hört, sieht und redet, ist der Koran und die Sunna und die Übereinstimmung, der Konsens der Gelehrten. Ferner, wenn er diese Attribute nicht hätte, wäre es logisch notwendig, dass er die entgegengesetzten Attribute hätte. Aber es sind Unvollkommenheiten, und Unvollkommenheiten für ihn, subhanahu wa ta'ala, sind unmöglich. Also wenn du sagst, Allah subhanahu wa ta'ala hört nicht, sieht nicht, redet nicht, dann hast du ihm Unvollkommenheiten zugeschrieben. Das heißt, musst du sie negieren und das Gegenteil davon bestätigen. Das heißt, er sieht, er hört und er redet. Und die Beweise, wie gesagt, sind außerdem im Koran und in der Sunna. Das sind jetzt diese rationalen Beweise für diese notwendigen und unmöglichen Attribute. وأما برهان كون فعل الممكنات أو تركها جائزا في حقه تعالى فلأنه لو وجب عليه تعالى شيء منها عقلا أو استحال عقلا لانقلب الممكن واجبا أو مستحيلا وذلك لا يعقل. Der Beweis dafür, dass das Tun oder Nicht-Tun der Möglichkeiten für ihn, subhanahu wa ta'ala, zur Kategorie des Möglichen gehört, ist das, wenn es denkbar wäre, dass das eine oder das andere ihm, subhanahu wa ta'ala, notwendig oder unmöglich wäre, das Mögliche zum Notwendigen oder Unmöglichen verwandelt werden würde. Aber das ist undenkbar. Dass Allah subhanahu wa ta'ala etwas muss, ist undenkbar, weil hätte man ihn bei etwas gezwungen, dann wäre er erstens ohne Wille, weil derjenige mit dem Willen setzt sein Wille durch. Zweitens wären die möglichen Sachen nicht da, sondern alles wäre entweder notwendig oder unmöglich. Und das ist auch undenkbar, wenn man das mit dem Verstand sieht. Ich weiß, die Lesung von heute ist eigentlich kompliziert und schwierig. Man kann darüber viel reden, über diese Beweise, weil das ist eigentlich sehr schwer, das so schnell zu behandeln, weil bei jedem Punkt dieser Gelehrten haben viele andere Unterpunkte behandelt und für jede kleine Annahme eine Beweisführung geführt, dann haben sie diese Annahme für einen rationalen Beweis benutzt. Aber wir haben das sehr, sehr allgemein gemacht. Ich hoffe, das war ein bisschen klar. Ich weiß, das ist ein bisschen schwer und bringt manchen zum Durcheinander. Aber ja, ich hoffe, dass es ein bisschen klar war. Das nächste Teil wäre die Charaktereigenschaften und Attribute der Propheten allgemein. Also, es gibt zwei große Teile in Aqidah, was Allah subhanahu wa ta'ala betrifft und was die Propheten betrifft. Das sind die zwei Teile von Shahada, La ilaha illallah. Das ist, was wir jetzt behandelt haben. Und Muhammadur Rasulullah. Die Sache über Prophetentum, was den Propheten gebührt, was ihnen nicht gebührt und ihre Erklärung. Das machen wir inshallah ab dem nächsten Vortrag. Inshallah, ab dem nächsten Vortrag wird es leichter werden. Ich denke, dieser Vortrag war ein bisschen kompliziert. Aqulu qawli hadha wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'il al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'an wal amwat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.